Ja, hallo und herzlich willkommen zur 145. Ausgabe des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und heute habe ich mal eine rein bayerische Runde. Na gut, ich bin kein Bayer, aber trotzdem eine rein bayerische Runde. Und zwar rede ich heute mit zwei absoluten Experten über Baikommun. Was das ist, wer dahinter steckt, das klären wir gleich. Jetzt erstmal, hallo Stefan, hallo Felix, ich grüße euch. Ja, hallo Thorsten, grüß dich. Hi Thorsten, danke, schön, dass wir hier sein dürfen und mach dir nichts draus, kannst auch nichts dafür, dass du kein Bayer bist. Na gut, du bist aber ja auch immerhin Franke. Bist du beruflich hier in Bayern gelandet. Ja, Franke, das ist ja nochmal der Edelbayer, aber da möchte ich heute nichts dazu sagen. Aber schön, dass ihr beide bei mir seid und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass ihr euch vorstellt. Stefan, magst du anfangen? Ja, gern. Also hallo, ich bin der Stefan Obermeier. Ich bin geborener Münchner und kommentiere jetzt Zugehörigkeit zu Bayern, ja oder nein, deswegen auch weiter nicht. Ich bin Motorradfahrer, Tänzer und so ein bisschen vielleicht auch ein Nerd, also zumindest habe ich mir von meinem ersten Geld einen Computer gekauft. Beruflich bin ich ursprünglich Finanzwirt, also Finanzbeamter. Sozialisiert dann bei Elster, also mich hat sofort in die IT verschlagen. Elster kennt man inzwischen, glaube ich, sehr weit. Damals war das noch so ein bisschen was Besonderes. Ja, da habe ich, glaube ich, sehr viel über E-Government gelernt und auch so die Neugierde dafür entwickelt. Bin dann über verschiedene Stationen im Digitalministerium gelandet. War dort zuständiger Referent für OZG, Onlinezugangsgesetz, und dann Projektleiter für das EVA-Umsetzungsprojekt waffenrechtliche Erlaubnisse, der sich immer noch ganz umgangssprachlich E-Waffe nennt. Und ja, seit April dann Geschäftsführer in der Baikommun, über die wir heute sprechen. Und ja, jetzt sind wir mitten im Organisationsaufbau. Ja, vielleicht so viel erstmal zu mir. Ja, schön, dass du da bist. Und der Vollständigkeit halber, du meinst natürlich das Bayerische Digitalministerium, weil es gibt ja noch zwei, drei andere in Deutschland, die sich so nennen wollen. Wollen, ja, okay, gut. Ja, das Bayerische, ganz klar. Dann übergebe ich gerne an Felix. Stellst du dich kurz vor? Sehr gerne. Ja, mein Name ist Felix Appel. Wie gesagt, gebürtiger Oberfranke, mittlerweile seit 16 Jahren im öffentlichen Dienst. Ich baue jetzt mittlerweile meine zweite Behörde auf. Thorsten, wir waren ja mal Kollegen, ja. In der Zeit, in der ich eben Vorstandsreferent bei der AKDB sein durfte. Und bin jetzt auch seit April Vollzeit im Aufbaustab der Baikommun und darf mit dem Stefan Obermeier gemeinsam die Baikommun aufbauen. Das ist eine mega spannende Aufgabe. Ich bin selbst ein Kind der Verwaltung. Ich mag die Verwaltung und den öffentlichen Dienst sehr gerne. Vielleicht auch deswegen, weil ich in meiner Ausbildung in einem kleinen Rathaus mit 20 Mitarbeitern gelernt habe und zwischendrin auch mal Standesbeamter war. Ah, du könntest uns jetzt hier live verheiraten, oder was? Also ich müsste erstmal den wirklichen Willen feststellen, ob das wirklich von beiden auch gewollt wäre. Und nein, mittlerweile bin ich nicht mehr befähigt, aber ich meine, die meisten meiner damals geschlossenen Trauungen, die sind immer noch miteinander glücklich verheiratet. Ob das jetzt was mit der Trauung zu tun hatte, weiß ich nicht. Aber es war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Also zu deiner Frage, nein. Auf jeden Fall schön, dass du hier bist oder dass ihr beide hier seid. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Wir haben jetzt alle schon mehrfach das Baikommun gesagt. Jetzt, was ist denn das? Könnt ihr vielleicht da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Ja, vielleicht fange ich mal an. Der Ursprungsgedanke oder Zweck der Baikommun ist die Schaffung einer inhouse-fähigen Einheit, damit man eben EVA-Nachnutzungsmodelle für Bayern auch nutzbar machen kann. Also wer in der Szene ist und in der OZG-Szene, der weiß jetzt, was damit gemeint ist. EVA steht für einer für alle Dienstleistungen, Dienste, die in anderen Bundesländern oder in einem Bundesland entwickelt werden, dann von anderen Bundesländern mitgenutzt werden können und dürfen. Und damit das rechtssicher möglich ist, braucht man eben sogenannte Inhouse-Verkettungen bis hin zur untersten Kommune. Und dafür hat man eben in Bayern dann die Bikommun geschaffen, die eben als Träger sowohl den Freistaat als auch die Kommunen hat. Ein zweites Ziel ist dann auch außerdem die Bereitstellung von sogenannten Basispaketen. Das heißt, der Freistaat Bayern hat auch schon letztes Jahr begonnen, für Kommunen sozusagen sogenannte Bayern-Packages zu bilden. Und das, was jetzt dabei herausgekommen ist, da soll die Bikommun daran dann in irgendeiner Art und Weise anknüpfen. Das ist aber alles auch noch im Werden. Genau. Und vielleicht, wenn man ins Gesetz blickt, also die Bikommun, die ist eben im Bayerischen Digitalgesetz festgelegt. Das Bayerische Digitalgesetz ist letztes Jahr zum August in Kraft getreten. Und darin ist eben festgelegt, dass die Bikommun eine Anstalt öffentlichen Rechts ist, die in gemeinsamer Trägerschaft von Freistaat und den Kommunen, und die Kommunen wiederum vertreten durch die Bayerischen Spitzenverbände, tätig ist. Und da gibt es ein paar Artikel dann im Bayerischen Digitalgesetz von 52 aufwärts. Da ist dann auch der genaue Aufgabenbeschrieb der Bikommun zu finden im Artikel 53. Und das wäre eben der rechtssichere Transport von E-Verleistungen. Wie gesagt, das ist implizit bereits durch die Gründung der Bikommun möglich. Dann die Koordination eben dieser Bereitstellung von digitalen Leistungen, was ich eben über die Bayern-Packages erzählt habe, das Ausrollen dieser Leistungen und eben auch die flankierende Beratung. Ja, so viel jetzt, was den gesetzlichen Teil betrifft. Und ja, Felix, ergänzt mich doch mal. Also ich würde gerne erstmal nochmal kurz dazwischen gehen und ergänzen. Also diese Inhouse-Verkettung, die ist nötig, weil sonst jede einzelne bayerische Kommune die EFA-Leistungen ausschreiben müsste. Und wenn es nur eine Leistung gibt, die angeboten wird, macht eine Ausschreibung reichlich wenig Sinn. Und um das Ganze tatsächlich kostengünstiger an die Kommunen zu bekommen und auch vielleicht durch den Freistaat finanziert an die Kommunen zu bekommen, dafür ist die Bikommun gegründet, beziehungsweise gibt es die Inhouse-Verkettung. Genau so ist es. Also in Bayern haben wir ja die besondere Situation, wir haben über 2056 politisch selbstständige Gemeinden, das durch die Gebietsreform und diversen Verwaltungsgemeinschaften reduziert sich das zwar, aber wir werden immer noch jenseits der 1400 potenziellen Behörden sein. Und Kerngeschäft oder unsere Kernaufgabe ist momentan halt zu schauen, dass wir das Rollout-Konzept vorantreiben. Und damit meinen wir eigentlich Rollout-Konzept, dass wir von A bis Z, wirklich von Adam bis Eva, den kompletten Prozess und den kompletten Werdegang eines Dienstes vom IT-Dienstleister bis hin in die Kommune rein nachvollziehen wollen und schauen, wie bekommen wir Dienste effektiv und schnell in die kommunale Fläche rein. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass ich auch für einen IT-Dienstleister arbeite. Kann das der IT-Dienstleister nicht? Also AKDB ist ja nicht der einzige IT-Dienstleister in Deutschland, schon gar nicht, und in Bayern auch nicht. Kann der IT-Dienstleister nicht dafür sorgen, dass das bis zum kleinsten Detail in die Verwaltung ausgerollt wird? Ich glaube, wenn du egal welchen IT-Dienstleister fragst, wirst du immer die Antwort bekommen, ja, das können wir. Aber die Realität vor Ort ist ja dann oftmals ein anderes Bild, was die Flächendeckung auch betrifft. Und wo wir jetzt momentan wirklich dahinter sind, und das macht's auch spannend, ist, dass wir uns von der kleinsten Kommune in Bayern, die bei 200 Einwohnern losgeht, bis zur Landeshauptstadt München wirklich auch das Große anschauen. Und wir haben eben diesen konkreten Fokus wirklich, wir versuchen alle mitzunehmen. Und ich meine, nein, wenn ich jetzt vereinfacht Nein sagen kann, würde ich Nein sagen, aber da gebe ich gerne mal an den Stefan ab. Ja, um vielleicht ein Missverständnis auszuräumen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Es ist nicht so, dass die Bikommun selber den Rollout dann durchführt, sondern das wäre auch gar nicht möglich. Dafür ist die Bikommun viel zu klein. Unsere Rolle ist, neben dieser rechtlichen Inhouse-Verkettung, die wir jetzt ausführlich diskutiert haben, um das Rechtliche bereitzustellen, ist letztendlich so Informationsgewinnung, das Ganze auch qualitätsmäßig, sagen wir mal, auf ein bestimmtes Level zu bringen und dann diese Informationen den Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Und die Beteiligten, das sind natürlich IT-Dienstleister, die dann den konkreten Rollout für die Kommune machen und die Kommunen selber. Also es geht euch ein Stück weit um Information, Standardisierung und Schulung und was alles dazu gehört, sodass so quasi so ein Abholen der Kommunen und Einbetten in, wie sagt man so schön, in so eine wohlige Atmosphäre, dass es einfacher geht mit dem Rollout. Ganz genau. Und selbst im Bereich Schulung sind wir dann auch nicht selber tätig, sondern da gibt es Schulungsdienstleister auch dafür. Was wir aber denen sozusagen weitergeben können, ist die Information, was wird denn eigentlich benötigt an Schulungen, um diese und jene Rollouts, diese und jene EVA-Leistungen gut nutzbar zu machen. Genau, das ist dann unsere Rolle und ja, die wird auch benötigt, das merken wir im Gespräch mit den Kommunen und da sind wir da schon sehr intensiv dabei, das merken wir sehr deutlich, weil momentan dadurch, dass es ja auch viele IT-Dienstleister gibt, viele EVA-Leistungen und auch viele andere Themen. Also EVA-Leistung ist ja eigentlich nur aus Sicht der Kommune ein kleiner Teilbereich von dem, was man so insgesamt zu tun hat als Kommune. Und dafür ist es natürlich momentan ein riesiger Aufwand, sich diese Informationen aus den verschiedensten Quellen, von den verschiedensten Dienstleistern bis hin zur Ministerialebene, also vom Freistaat Bayern werden ja auch Informationen von den Ministerien zur Verfügung gestellt. Und wenn man sich das alles zusammensucht, da kann man alt werden. Und da wollen wir, der Felix hat mir das so schön beschrieben, den Dschungel lichten, also Informationen so aufbereiten, dass sie auch wirklich nutzbar sind. Ich sage ja auch immer, OZG ist keine Verwaltungsdigitalisierung, das ist viel mehr. Also das heißt, ihr kümmert euch auch um die Verwaltungsdigitalisierung über das OZG und EVA hinausgehend. Letztendlich läuft es ein Stück weit darauf hinaus, beziehungsweise haben wir auch in unserem gesetzlichen Auftrag ja das schon drinnen, dass wir uns auch um das Ausrollen von IT-Dienstleistungen, von bayerischen IT-Dienstleistern kümmern sollen. Und ja, ich glaube, da wird uns die nächsten Jahre bestimmt nicht langweilig werden. Ja, das glaube ich wohl auch. Felix, aber wir hatten dich rüde unterbrochen. Du bist, hast nochmal die Chance. Ja. Ich bringe das jetzt zu Ende, was ihr versucht habt. Also man kann ja mal Klartext sprechen. Es gibt viele Stellen, die das schon tun. Es gibt viele starke IT-Dienstleister, inner wie außerbayerisch. Und wir stehen ja auch in Bayern gut da. Das muss man auch dazu sagen. Was wir jetzt nochmal versucht haben, ist unseren gesetzlichen Auftrag, so wie er im Gesetz ist, in Art Selbstverständnis auch für uns zu umzumünzen. Wenn du möchtest, verlese ich das ganz kurz. Das sind bloß drei Sätze, aber dann könnt ihr verstehen, wie wir uns als bei Kommunen vielleicht sehen. Wenn es nicht zu sehr nach Gesetz klingt, gern. Nee, überhaupt. Die Bayern-Kommune ist das Kompetenzzentrum für die Nachnutzung von EVA-Leistungen und Bayern-Packages in Bayern und für bayerische Kommunen. Als Multiplikator und Botschafter unterstützt, befähigt und berät die Bayern-Kommune in Digitalisierungsfragen der Kommunallandschaft. Als Koordinator schafft sie ein Netzwerk digitaler Kompetenzträger. Da wollen wir hin. Da werden wir auch mittelfristig hinkommen. Aber wir denken natürlich auch weiter als unser konkreter gesetzlicher Auftrag. Wobei jetziger Stand ist, wir müssen unseren gesetzlichen Auftrag umsetzen. Und das ist unsere erste Aufgabe. Und wenn wir die sauber und erledigt haben, dann können wir uns auch, die Finger, die Flügel ausstrecken zu weiteren Zielen. Und ich habe das heute mal so flapsig formuliert. Also wir wollen so das WD-40 sein, wenn es um die Digitalisierung geht. Also es gibt viele Rädchen, die schon sehr gut überall ineinander greifen, nur ab und zu hakt es ein bisschen und dann schmiert vielleicht die Bayern-Kommune und dann läuft es ein bisschen besser. Okay. Wie ist denn aktuell euer Status quo? Seid ihr gerade in Gründung oder beziehungsweise im Aufbau? Gegründet seid ihr ja schon. Wie sieht es da aus? Wie weit seid ihr? Seid ihr schon handlungsfähig oder ab wann seid ihr handlungsfähig? Wie geht's weiter? Ja, genau. Handlungsfähigkeit, das hat sich von der Gründung weg. Also Gründung war ja per Gesetz letztes Jahr im August. Das hat sich dann noch ein bisschen hingezogen, bis die hergestellt wurde. Und das war am 13. April mit einer Verwaltungsratssitzung wurde dann sozusagen der Wirtschaftsplan auch beschlossen. Seitdem sind wir tatsächlich handlungsfähig. Seitdem sind wir beide, der Felix und ich, mandatiert, dass wir eben den Organisationsaufbau auch wirklich betreiben dürfen. Und seitdem ist richtig was los. Das geht los damit, dass wir eben ein Feinkonzept erstellt haben, das auch gleich angefangen haben umzusetzen. Also so ein Organigramm entworfen und mit Leben gefüllt, den Wirtschaftsplan natürlich jetzt umzusetzen, Berichtswesen aufzubauen, das eben über den Wirtschaftsplan wieder reportet. Dann darf man auch nicht ganz vergessen, die eigentliche Aufgabenerfüllung, also wozu wir da sind, diesen Rollout, auch dafür haben wir ein Konzept bereits oder einen Entwurf für ein Konzept hergestellt und jede Menge Kommunen befragt und befragen lassen, genauso wie Ministerien und auch IT-Dienstleister, ja, also so sozusagen alle Stakeholder versucht oder auch wirklich mitgenommen. Und dann gibt es halt so profane Sachen, wie dass man überhaupt die Zahlungsfähigkeit herstellen muss. Ja. Braucht man eben Geld, um etwas bewegen zu können. Und jetzt sind wir auch in dem Zustand, dass wir eben Rechnungen endlich. Zum Geld habe ich gleich noch eine Frage. Das Geld bekommt ihr aus dem Haushalt oder müsst ihr das in irgendeiner Art und Weise erwirtschaften? Nein, das kommt per Globalzuweisung. Das ist so eine Art Fehlbedarfsfinanzierung. Also das Geld bekommen wir vom Freistaat. Das heißt, ihr bekommt am Anfang des Jahres einen bestimmten Betrag zugewiesen oder müsst ihr jedes Projekt einzeln beantragen? Nein, tatsächlich müssen wir einen Wirtschaftsplan aufstellen. Also der erste Wirtschaftsplan war natürlich jetzt schon aufgestellt. Und da steht im Endeffekt das drin, was wir tun. Über das ganze Jahr und dafür gibt es dann einen Förderbescheid und aus dem Förderbescheid ruft man dann so sukzessive die Gelder. Ah, okay. Also ihr müsst abrufen. Es ist nicht so, dass euch am 1. Januar ein großer Batzen Geld überwiesen wird und ihr davon quasi das Jahr überleben müsst. Das hat natürlich auch seine Vorteile. Wenn das Geld kurz vor Ende des Jahres nicht reicht, kann man nochmal ordentlich nachfordern und nachfragen, ob man vielleicht noch was kriegt. Ich glaube, da wird jemand sehr nervös werden im Finanzministerium, wenn er das hört. Naja, im Finanzministerium werden sie immer nervös, wenn es ums Geld geht. Also das würde mich jetzt nicht wundern. Sowieso. Ja. Na, aber tatsächlich ist es so, dass in dem Förderbescheid auch ganz genau drinsteht. Gibt es exakte Festlegungen für wie lange das Geld sozusagen im Voraus abgebucht oder abgerufen werden darf und soll und dann gibt es ein paar Variationsmöglichkeiten, also am Anfang mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit, dass man also Gelder, die für andere Bereiche festgelegt worden sind, kann man dann eventuell nur ein bisschen umwidmen, aber das ist auch nur in der Gründungsphase so und danach gibt es ein sehr starres Korsett und in dem muss man sich erstmal bewegen und wenn man da raus möchte, ja, dann muss man halt erstmal wieder so einen richtig langen Prozess anstoßen. Das ist durchaus möglich. Habe ich im ZDB zum Beispiel, da war ich auch schon mal tätig, da habe ich das auch erlebt. Aber das ist nicht einfach. Und nachdem es ja Steuergelder sind, mit denen wir hantieren, ist es irgendwo, oder nicht irgendwo, sondern das ist in Ordnung so. Ja. Damit soll man ja nicht leichtfertig umgehen. Aber trotzdem, mit diesem Korsett glaube ich schon, dass wir es schaffen werden und wir wollen es auch schaffen, dass wir eine gewisse Agilität als Organisation an den Tag legen und die brauchen wir auch, ja, dass wir diese Aufgabe, die wir haben, erfüllen können. Genau, und ich meine, einfach sinnlos Geld in was reinzupumpen, das hat man ja beim OZG mit den 3 Milliarden schon gesehen, das ist nicht zwingend absolut zielführend. Wie Herr Stefan gesagt hat, es sind Steuergelder, die wir anvertraut bekommen und wir können damit sehr gut leben und sehr gut wirtschaften. Man muss natürlich sagen, man kann alles planen, so gut es geht, auch jetzt zum Stichpunkt einfach Wirtschaftsplan, aber wie oft ist es einfach so, wo Planung auf Realität trifft und der Wirtschaftsplan schon ein paar Tage später gewissermaßen überholt ist. Umso mehr ist es wichtig, dass gerade in der Aufbauphase wir da flexibel bleiben dürfen. Es war zum Beispiel als konkretes Beispiel eine gewisse Summe X für Personalrecruiting vorgesehen, weil es ja momentan in dem IT-nahen Umfeld ohnehin schwierig ist, Personal zu bekommen. Wir haben jetzt auf LinkedIn knapp 550 Follower innerhalb von 2 Monaten und schon 3 Initiativbewerbungen und konnten da jetzt halt auch schon wirklich konkret Nägel mit Köpfen machen, obwohl wir noch keine einzige Stelle ausgeschrieben haben. Einfach nur, das war dem geschuldet, dass wir im internen Aufbau noch nicht so weit war, dass wir sagen, wir können jetzt Leute schon wirklich komplett onboarden und richtig an die Hand nehmen. Also sprich, diese Summe X, die jetzt für Recruiting-Maßnahmen oder eben Headhunter oder sowas vorgesehen wären, die können wir jetzt zum Glück natürlich anderweitig im Sinne der Sache verwenden und uns dann, weil man muss natürlich so sagen, es gibt einen Organisationsaufbau, den wir machen müssen. Also sprich, von Liegenschaft bis hin zu Personalakquise und um das Beispiel nochmal aufzugreifen, ohne Mietvertrag fast kein Bankkonto oder eine Geschäftsanschrift. Also wie man in Bayern so schon sagt, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wir haben es jetzt doch irgendwie hinbekommen, Frage nicht. Da waren schon kreative Lösungen dabei. Aber wir kriegen es gut hin und das macht ja auch gewissermaßen den Reiz ein bisschen aus. Einfach zu schauen, wo haben wir vielleicht Effekte, die wir nutzen können, auch über Landesgrenzen hinaus zum Beispiel. Könnt ihr irgendwas sagen, wie viele Mitarbeiter ihr bis Ende des Jahres haben wollt? Gerne, also laut unser Stellenplan für dieses Jahr ist auf 8 Stellen limitiert. Mhm. Wir schauen mal, wie sich nächstes Jahr entwickelt. Ich glaube, die Aufgabe ist groß genug auch für mehr Personal. Da lässt sich sicher eine gute Verwendung finden, aber ich bin guter Dinge, dass wir es auch schaffen, bis Ende des Jahres bestimmt auf 5 bis 6 Personen anzuwachsen. Das ist ja ohnehin dieser Trugschluss im Zusammenhang mit der Digitalisierung zu glauben, wir schaffen einfach überall Stellen und Stellen und Stellen, aber die ganzen Stellen sind überhaupt nichts wert, wenn ich keine Köpfe habe, die ich draufsetzen kann, die dann auch noch Lust haben, in der Thematik was zu bewegen. Von daher, wir sind gekommen, um zu bleiben und wir wollen natürlich auch wachsen, Thorsten, das ist ja klar. Also wenn du mal irgendwann Interesse hast. Also wenn ich es richtig rausgehört habe, seid ihr offen für Initiativbewerbungen. Und ja, genau, aber du wolltest ja, dass wir keine Werbung machen hier. Nö, es ist ja, ich habe es ja angesprochen, dann ist ja auch keine Werbung. Ja, genau, dann ist okay. Genau, dann machen wir doch einfach mal weiter. Gerne. Ja, was ist momentan auch noch ein wichtiges Thema für uns? Die Kommunen wissen bereits, dass es uns gibt. Mhm. Wir müssen jetzt natürlich oder wir wollen natürlich schnellstmöglich auch Sichtbarkeit in der kommunalen Landschaft generieren, aber natürlich die Kommunen fordern zu Recht mehr als ein Hallo, hier sind wir, sondern wir müssen uns überlegen, was wir auch für ein konkretes Angebot dann auch mitnehmen können für die unterschiedlichen Kommunen, die wir eben haben in Bayern. Und ein wichtiger Termin für uns wird im Herbst sein, eine bayerische Leitmesse, deutschlandweite Leitmesse in Nürnberg, kommunale kann man ja glaube ich sagen, da ist unser Standmotto, dass wir den OZG-Dschungel gemeinsam lichten wollen, kommt gerne alle vorbei, vielleicht können wir dann auch gleich das erste Bewerbungsgespräch am Stand noch führen, heutzutage muss man ja neue Wege gehen und 2024 planen wir aktuell eine kleine Roadshow, weil wir in jedem unserer 7 bayerischen Regierungsbezirke auch mal persönlich vor Ort sein wollen, um sozusagen die virtuelle mit der Präsenzwelt einfach zu verbinden. Ja, ich habe auch gehört, dass ein gewisser Podcaster da auch durch die Hallen schleichen wird. Also von uns aus? Für einen O-Ton sind wir immer zu haben. Ne? Mal sehen, wenn ich Mikrofon mitbringen darf, dann bin ich, dann komme ich bei euch vorbei. Ja, aber wir hatten auch noch mal, ihr hattet vorhin was von einem Rollout-Konzept gesagt. Worum soll es denn bei diesem Rollout-Konzept überhaupt gehen? Und vor allem, für wen ist denn das? Da kann man eigentlich gleich auftrennen in Roll-In und Roll-Out. Bevor der Roll-Out kommt, muss man sozusagen auch für eine OCG-Leistung so eine Art Onboarding-Prozess machen. Das ist fast so wie beim Personal-Recruiting. Und um eben überhaupt mal so die Rahmenparameter festzulegen, da ist jede OCG-Leistung ganz unterschiedlich, sowohl was die Schnittstellen betrifft, was das rechtliche Modell betrifft, wie es organisiert ist, das Ganze, also wo sind Informationen verfügbar und wer sind die Ansprechpartner? Genau, das ist das Erste. Und dann ganz kurz dazwischen gefragt, prüft ihr auch auf Standards oder die Einhaltung von Standards? Weil tut euch ja natürlich wesentlich leichter, wenn die EFA-Leistungen, die ihr einkauft quasi für die Kommunen, wenn die gewissen Standards, zum Beispiel XUV-Standards, folgen. Ja, genau. Also auf jeden Fall diese Informationen erheben wir. Und wie wir es dann ganz genau machen, ja, ob man dann sagt, da macht man ein Quality Gate sozusagen und es kann nur der durch, der bestimmte Standards erfüllt. Ich glaube, so weit werden wir jetzt in der Anfangszeit nicht kommen, sondern es geht ja auch darum, welche Leistungen wollen die Kommunen oder sind für die Kommunen gut nutzbar. Das muss man sich im Einzelnen dann sicherlich noch anschauen. Wie das dann genau läuft. Aber so vom Prinzip her, ja. Und wir wollen auf jeden Fall darauf hinwirken, dass eben Standards umgesetzt werden. Bei manchen EFA-Leistungen ist es ja wohl auch so, dass erst im Nachgang diese Fachverfahrensanbindung, also ein wichtiges Wort, jeder wünscht sich das, dass die Digitalisierung durchgängig ist, aber ist bei vielen EFA-Leistungen wohl noch nicht so wirklich ganz umgesetzt, was man so hört und liest. Und darauf wollen wir natürlich, wir als Beikommunen auch hinwirken mit den Mitteln, mit den geringen Mitteln, die wir haben. Aber ein gewisses Gewicht hat man ja dann doch, wenn man sozusagen für alle bayerischen Kommunen da spricht gegenüber den Dienstleistern. Da würde ich dann einfach schnell noch ergänzen, wir sind da momentan auch noch in der Konzeptionsphase. Das heißt, es wird da auch noch Schleifen geben. Wir leben da schon eine transparente Kommunikation, auch mit unseren Stakeholdern, die wir sie haben, oder auch unseren Verwaltungsratsmitgliedern. Und der Austausch, das ist wirklich erstaunlich, der funktioniert sehr, sehr gut. Also zum einen mit den Ministerien, die wir im Verwaltungsrat haben, das klappt wirklich sehr gut, und auch im Verwaltungsrat. Wir sind jetzt momentan dabei, dass wir auch das einmal schon grob skizziert haben, werden jetzt nochmal in den gemeinsamen Workshop auf Arbeitsebene mit unseren Verwaltungsratsmitgliedern gehen, um das Ganze dann zum November hin zu finalisieren. Und wir sind guter Dinge, dass wir auch im Oktober auf der Kommunalen schon mal im Rahmen eines Vortrags, Klammer auf, Werbung, kommen Sie vorbei, Klammer zu, in Nürnberg schon mal konkret ein bisschen erklären können, wie wir das vorhaben. Zum Thema Standards, Gegenfrage, geht's denn ohne? Eigentlich nicht, weil es ist ja ein bisschen wie bei der Deutschen Bahn, wobei das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ich brauche ein Schienennetz und dann kann der Dienstleister, wie er möchte, seinen Zug drauf setzen, aber es gibt eine gewisse Spurbreite, die brauche ich, damit ich auf diesem Schienennetz fahren kann. Und wenn ich jetzt das Stichwort X-Road noch nenne, etwas, dann freust du dich wahrscheinlich. Das ist ja auch was, was du da wirklich immer wie eine Monstranz vor dir herträgst, zurecht. Und was es wirklich eigentlich am allerspannendsten macht bei der Erarbeitung vom Rollout-Konzept, ist, dass wir so ganz viel verschiedene Perspektiven bekommen. Also die Perspektive von der Kleinkommune bis hin zu den Ministerien oder auch ja auf Bund-Länder-Ebene. Und wenn wir dann das Gespür dafür jetzt entwickeln, und das tun wir momentan, wer denn welchen Standpunkt mit welchen Ansinnen und welcher Intention vertritt, dann ergibt sich so nach und nach ein großes Bild, so ein Big Picture auch für uns. Das wäre jetzt aber noch ein bisschen zu früh, das konkret schon aufzumalen. Von daher muss ich, wenn es so um die ganz konkrete Umsetzung geht, noch ein bisschen in Geduld bitten. Aber was vielleicht spannend ist und was ich schon mal auch sagen kann, ist, es gibt ähnlich gelagerte Institutionen wie die Balkkommunen in anderen Bundesländern und man ist da auch schon im Austausch, was denn dort so für sinnhaft erachtet wird. Dann könnte es ja mal sein, dass man sich gemeinsam überlegt, welche Anforderungen wir an so einen EFA-Dienst gemeinsam aufstellen. Aber das ist noch ein bisschen in weiter Ferne. Ich habe ja, also einmal, X-Road ist natürlich mein Thema, vielleicht machen wir mal eine By-Road draus, aber anderes Thema. Ein gutes Beispiel, wie Standards hervorragend funktionieren und auch hervorragend zur Wirtschaftsförderung beitragen können. Stefan, müsste dir direkt sofort einfallen, Elster, die Steuerverwaltung, da gibt es so tolle Standards, so tolle offene Schnittstellen, dass sich da inzwischen ganze Wirtschaftszweige nur um die Bedienung dieser Schnittstellen entwickelt haben. Und ich finde, das könnten wir in der öffentlichen Verwaltung nochmal nachmachen, weil einmal haben wir schon geschafft. Ja, stimmt. Das ist auch so ein Stück weit tatsächlich so meine Mission, die ich so sehe, diesen Geist aus dem Elster-Projekt auch weiterzutragen in andere Bereiche. Und manchmal wundere ich mich auch tatsächlich so ein bisschen, dass dann Parallelstrukturen aufgebaut werden und offensichtlich manche nicht so ganz den Blick dafür haben, dass manches eigentlich auch schon gibt. Ja, zum Beispiel diese Konsensstruktur. Wenn man die evaluiert oder vielleicht sogar dran andockt, dann kann man sich manche Doppelstrukturen oder Dreifachstrukturen, die es momentan so gibt, vielleicht auch sparen oder schlanker gestalten. Ja, und wir haben tatsächlich gesehen, offene Schnittstellen, so wie bei Steuerprogrammen, jeder benutzt Viso, Tax oder wie sie alle so heißen, offene Schnittstellen schaffen genau sowas. Da leben Verlage von, da leben andere Softwareentwickler von. Und wenn nur um das Thema Steuer schon so viel passiert, dann kann um das Thema öffentliche Verwaltung und Anträge noch viel, viel, viel, viel mehr passieren. Ja. Machen wir einfach mal weiter. Ich habe ja in der vorletzten Sendung zum Thema, also zur 41. Sitzung des IT-Planungsrates gesprochen mit dem Fedor Hose. Und da auch das Thema Kommunalpakt ganz kurz angesprochen. Habt ihr eine Meinung zum Kommunalpakt? Willst du meine persönliche Meinung oder die bei Kommunen Meinung? Du kannst gern beide nennen. Also im Idealfall sind die natürlich deckungsgleich. Die sind auch deckungsgleich. Also ganz grundsätzlich finde ich sehr gut, sich dem Thema anzunehmen, weil alles, was der Sache dient, ist hier hilfreich. Was ich jetzt aber nicht glaube, ist, dass der Kommunalpakt das Mittel wird, die Digitalisierung der Kommunallandschaft in Bayern voranzutreiben. Weil wenn man überlegt, was wir jetzt als Bike-Kommunen vorantreiben und was so die Kernziele von dem Digitalpakt waren, Flächendeckung, Kommunikation, Stärkung der Strukturen im Land, da haben wir, als wir das erstmalig mitbekommen haben, auch direkt unser Handtuch drauf geworfen, weil diese Umsetzungen oder die Idee, die da dahinter steckt, das setzen wir ja jetzt in Bayern mit der Bike-Kommune schon um. Das heißt, das macht ITVSH in Schleswig-Holstein auch schon so. Wir hätten uns natürlich aus Bike-Kommunen-Sicht sehr gefreut, wenn es da jetzt vielleicht nochmal zentral bereitgestellte Bundesmittel gibt, die da unserer Sache noch ein bisschen dienlich sind. Da steht überhaupt nichts Falsches drin. Aber ich frage mich nur, wer bezahlt's und wer setzt es konkret um? Und es ist auch toll, Rollout-Teams zu haben, die in die Verwaltung zu schicken. Aber wenn ich in der Verwaltung jemanden stehen habe, der sagt, finde ich gut, dass er kommt, aber den Dienst will ich gar nicht nachnutzen, weil der und der kommt, dann ist es wie eine Feuerwehr, die keinen Brand hat. Und zum Thema Eva generell, ich finde, ich meine, du kennst ja auch die Historie, einer für alle, einer für viele. Irgendwann war am Ende doch, macht jeder selbst, wie er mag. Es ist wichtig, dass ein IT-Dienstleister oder dass ein Bundesland selbst die eigenen Strukturen kennt. Und warum nicht gemeinsam an der Software programmieren und dann aber sagen, Betrieb und Support kann dezentral passieren in den Ländern vor Ort, wo die Strukturen bekannt sind. Zum Beispiel meine ganz persönliche Meinung. Und im Optimalfall direkt cloudfähig, weil so hast du ja viel größere Skaleneffekte, alles andere schwierig. Aber zum Kommunalpakt finde ich gut. Werden wir weiter verfolgen, ich persönlich. Ich habe nochmal mir vorhin kurz den Beschluss gezogen und da steht ja ganz zu Beginn noch, sind noch einige Unklarheiten drin hinsichtlich Kostenübernahme oder Datenschutzthematiken. Die ist absolut wichtig, auch gut, dass es benannt wird, dass das Ding noch nicht perfekt ist. Salopp gesagt, und auch zielgerichteter Umgang mit der heterogenen IT-Landschaft auf kommunaler Ebene. Wir als Bike-Kommunen, wir befassen uns momentan ja schon ganz intensiv mit dieser heterogenen IT-Landschaft und das machen auch andere Schwesterorganisation von uns. Und von daher, wir bieten uns immer gerne an, dahingehend auch mal Input zu geben, falls das gewünscht ist. Weil wir sind ja letztendlich dann auch voraussichtlich die, die das mit ein bisschen umsetzen dürfen. Und wir persönlich bei der Bike Kommune, wir sind immer großer Fan davon, von Anfang an mit den Menschen zu sprechen, die es betrifft und die es umsetzen. Und ich bin gespannt, was er für eine Wirkung entfaltet. Ich wünsche dem Kommunalprojekt alles Gute. Ja, ich hoffe ja immer noch, dass Patrick Burkhardt bei mir anruft und sagt, er würde gerne den Kommunalpakt im E-Government-Podcast mal vorstellen. Wenn es soweit ist, ihr könnt gern Fragen schicken. Die stelle ich ihm gern. Gerne. Ich glaube, das lassen wir uns nicht hingehen. Ich glaube, wir sind soweit ziemlich durch, was das Thema Bike Kommune angeht. Gibt es noch Dinge, die ihr loswerden wollt oder die wir vergessen haben vielleicht? Ich würde schnell beginnen und da meinem Geschäftsführer das Schlusswort überlassen. Also ich persönlich möchte mal eine kleine Lanze für unsere Kommunalverwaltung brechen, ganz generell. Bei kleinen Verwaltungen ist es so, da kannst du als Standesbeamter am Vormittag noch einen Sterbefall beurkunden und am Nachmittag oder eine Stunde später darfst du ein junges Ehepaar treffen. Also das sind Situationen, da werden den Mitarbeitern vor Ort in den Rathäusern auch oft einiges abverlangt. Oder wenn ich an meine Zeit im Ausländerwesen denke, da sind Kolleginnen und Kollegen vor Ort in den Verwaltungen, die geben jeden Tag ihr Bestes und die lieben auch ihren Job. Und da ist es aus unserer Sicht auch unsere Pflicht, die Kolleginnen und Kollegen da vor Ort bestmöglich zu unterstützen. Und wenn wir das mit einer guten Software für die Kommunalverwaltung tun können, dann tun wir das. Und was ich überhaupt nicht leiten kann, ist, wenn Bürger auf die Verwaltung und die Digitalisierung der Verwaltung schimpfen, es geht jedem was an. Und wenn ich als Bürger vor Ort habe, das Gefühl, mit meiner Digitalisierung in der Kommune geht es nicht voran, dann geh zu deinem Bürgermeister hin und frag ihn. Dann schau mal nach, wie viele Online-Dienste ihr habt. Und bringt euch da mit ein. Weil Digitalisierung ist nicht allein die Aufgabe der Kommune, nicht allein die Aufgabe der Politik, sondern jeder, der hier Bürger in dem Land ist und davon profitiert, hat auch seinen Beitrag zu leisten. Punkt. Das war's. Dann würde ich jetzt nochmal an Stefan Obermeier übergeben. Ja, also mit dem kann man sich ja praktisch nur anschließen. Ich wiederhole vielleicht den Felix nochmal, dass wir alle, die zuhören, natürlich auch gerne zur Kommunale einladen nach Nürnberg. Freuen wir uns sehr, wenn wir auch hier weiter im Gespräch ins Gespräch kommen erstmal und dann im Gespräch bleiben. Vielleicht magst du auch, Thorsten, nochmal mit uns ein Interview führen. Ich glaube, wir werden bestimmt auch bald Updates zu berichten können, weil es geht wirklich recht flott voran, auch wenn der Tag halt auch für uns nur 24 Stunden hat und jetzt bei 31 Grad Bürotemperatur das auch alles sein natürliches Ende hat. Und es hat mir auf jeden Fall trotzdem oder uns viel Spaß gemacht, jetzt hier zu sein und mit dir zu sprechen. Und nochmal danke, dass wir hier sein durften. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich komme garantiert nochmal auf euch zu. Auf jeden Fall, wenn es kühler ist, entweder Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, dann vielleicht kriegen wir es auch mal hin vor Ort, weil wir sind jetzt nicht so weit auseinander. Also ich arbeite in München, ihr seid in München. Vielleicht schaffen wir das auch tatsächlich mal in euren Büroräumlichkeiten. Da komme ich einfach mal mit meinem Köfferchen und meinen Mikrofonen vorbei. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen an die Bike Kommune habt, wendet euch an die Bike Kommune. Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Da findet ihr auch noch weitere Informationen und weitere Quellen zu den Dingen, die wir heute besprochen haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Fürs Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com.